سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Gewiss, das Beben der Stunde ist eine gewaltige Sache. Hier ein Erdbeben, wenn das geschieht, dann ist ein leichtes schon schrecklich und kaum auszuhalten. Man wartet nur, bis es wieder aufhört, so als ob man den Atem anhalten würde. Geschweige denn, dass ein Beben so lange weitergeht, bis alles zerstört ist. Ja, wie Surat al-Anbiya beginnt auch Surat al-Hajj mit der Ermahnung über den Tag der Auferstehung, der beschrieben wird an anderen Stellen im Koran, dass ein Beben nach dem anderen wird kommen, bis alles vernichtet ist. An dem Tag, da ihr seht, wie jede Stillende aus Entsetzen übersehen, was sie soeben stillt. Also jede Stillende wird ihr kleines Kind, das sie stillt, sie wird es übersehen. Sie hat keine Aufmerksamkeit mehr dafür. Und jede Schwangere wird mit dem niederkommen, was sie trägt. Und du siehst die Menschen trunken, obwohl sie nicht betrunken sind. Aber die Strafe Allahs ist streng. Und unter den Menschen gibt es manch einen, der über Allah ohne Wissen streitet und jedem rebellischen Satan folgt. Ja, an jenem Tag wird also, die Menschen werden so sein, als ob sie keinen Verstand mehr haben. Der Verstand wird nicht mehr arbeiten, man wird so überwältigt sein. Sie werden sein wie trunken, aber sie sind nicht trunken. Und dann gibt es manche Menschen, die sind hier in dieser Welt schon so, dass sie ohne Wissen, als ob sie keinen Verstand hätten, ohne Wissen über Allah streiten, obwohl sie nichts über ihn wissen, ihn nicht erkannt haben. Und was passiert dann? Sie folgen jedem rebellischen Shaitan, Satan. Was mit wem was ist? Gegen den vorgezeichnet ist, dass er denjenigen, der ihn zum Schutzherren nimmt, dass er ihn in die Irre führen und zur Strafe der Feuerglut leiten wird. Also ein schlechter Führer ist das, eine schlechte Wahl, jemanden zu folgen, der dich zur Strafe der Feuerglut leiten wird. O ihr Menschen, wenn ihr über die Auferstehung im Zweifel seid, so haben wir euch aus Erde erschaffen. Also wenn ihr im Zweifel seid, über die Tatsache, dass es eine Auferstehung geben wird, dass es einen Tag der Auferstehung geben wird, dann denkt doch mal nach, wie und wer hat euch das erste Mal erschaffen? Hier zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es auch keine Mittel, das rauszufinden, was in den nächsten paar Zeilen geschildert wird, was im Bauch der Mutter passiert, die verschiedenen Entwicklungsstadien. Und hier wird es auf eine solch präzise Art dargelegt werden. Ja, die Forschung hat jedes einzelne dieser Worte sogar, die gebraucht werden, die Allah hier gewählt hat, hat die Forschung sogar bestätigt, dass genau das die Entwicklungsstadien sind von einem Fötus im Bauch seiner Mutter. Und wer das alles zum ersten Mal gemacht hat, der wird es auch sicherlich noch einmal zustande bringen. So haben wir euch aus Erde erschaffen, hierauf aus einem Samentropfen, hierauf aus einem Anhängsel, hierauf aus einem kleinen Klumpen, gestaltet und ungestaltet, um es euch klarzumachen. Und wir lassen, was wir wollen, im Mutterleib auf eine festgesetzte Frist untergebracht. Danach lassen wir euch als kleine Kinder hervorkommen. Hierauf lassen wir euch heranwachsen, damit ihr eure Vollreife erlangt. Und mancher von euch wird frühzeitig abberufen und manch einer von euch wird in das niedrigste Greisenalter gebracht, so dass er nach dem vorherigen Wissen nichts mehr weiß. Und du siehst die Erde regungslos, doch wenn wir Wasser auf sie herabkommen lassen, regt sie sich, schwillt und lässt von jeder entzückenden Pflanzenart wachsen. Ja, also auch die Erde ist somit auch ein Beweis dafür, dass etwas wachsen kann, entstehen kann aus dem, was wir wahrnehmen, als tot und unbelebt daliegend. Die Erde, die trocken, ausgetrocknet, unbelebt liegt und dann kommt das Wasser und sie schwillt an und eine Pflanze regt sich in ihr und wächst dann heraus. Allahu Akbar, und Allah soll die Auferstehung nicht zustande bringen können? Ja, nochmal die Worte, die hier zum Beispiel gebraucht werden. Wir werden jetzt gar nicht lange darauf eingehen. Ihr könnt euch selber auch noch weiter informieren. Gibt es genug Schriften auch mittlerweile. Das Wort Alaqatin, ein Anhängsel. Das Wort Mudratin, das ist so ähnlich wie ein Fleischklumpen, und zwar wörtlich etwas, worauf auch gekaut wurde. Also man sieht noch die Abdrücke der Zähne. Und das ist genau so, wie in einem gewissen Stadium der Fötus auch aussieht. Ja, also wer das alles lebendig macht, wer aus einem Samen ein lebendiges Gewächs hervorkommen lassen kann, genau so werdet auch ihr wieder auferstehen, wenn ihr verwest, zu Staub geworden seid. Ja, und dies ist ein großes Zeichen für das Kommen der Stunde. Dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil er die Toten wieder lebendig macht und weil er zu allem die Macht hat. Und weil die Stunde kommt, an der es keinen Zweifel gibt und weil Allah all diejenigen auferwecken wird, die in den Gräbern sind. Doch gibt es unter den Menschen manchen, der über Allah ohne Wissen, ohne Rechtleitung und ohne erleuchtendes Buch streitet, indem er sich hochmütig zur Seite wendet, um von Allahs Weg in die Irre zu führen. Schande gibt es für ihn im Diesseits und wir lassen ihm an Tag der Auferstehung die Strafe des Brennens kosten. Dies geschieht wegen dessen, was deine Hände vorausgeschickt haben und deshalb, weil Allah keiner ist, der den Menschen Unrecht zufügt. Und unter den Menschen gibt es manchen, der Allah nur am Rande dient. Wenn ihn etwas Gutes trifft, ist er damit beruhigt. Doch wenn ihn eine Versuchung trifft, macht er eine Kehrtwende. Er verliert das Diesseits und das Jenseits. Das ist der deutliche Verlust. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dieser hat Dunya und Akhira, Diesseits und Jenseits verloren. Wie betet er Allah an? Von Fernem, am Rande. Er kommt nicht ganz rein in den Islam. Ja, er bleibt immer schön außen. Ja, oder man kann auch sagen, stellt euch jemanden vor, an der Kante von einem Tisch. Ja, immer schön am Rand, nicht zu sehr rein. Dann fällt er auch sehr leicht natürlich. Ja, das sind auch hier die Munafiqin gemeint, die halbherzig in den Islam reinkommen. Allah SWT ruft uns im Koran auf, Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. O ihr Gläubigen, tretet ganz und gar und allesamt in den Islam ein. Mit Herz, mit Verstand, mit aufrichtiger Nier. Und nicht genau so sein, wie es hier beschrieben wird, dass wenn man mal einen Nutzen bekommt durch den Islam, gute Gesellschaft oder mal eine gute Zeit verbringt oder Beute hat oder welche Nutzen auch immer, dann freut man sich, dann ist man mit dabei. Wenn es aber mal einen Verlust gibt oder eine Schwierigkeit oder man mal geprüft wird, dann macht man eine Kehrtwende. Ich mache nicht mehr mit. Ja, was halten wir denn davon, wenn wir einen Bekannten, einen Freund haben, der in guten Zeiten, wenn wir was zu geben haben, wenn wir ein guter Freund sind, der immer da ist, aber sobald er mal für uns da sein muss, wenn es mal schwierig ist für uns und wir jemanden brauchen, dann ist er auf einmal nicht mehr zu sehen. Ja, und manche haben genauso eine Beziehung mit der Religion, mit Allah und mit dem Koran. Wenn sie kriegen, sind sie erfreut und glücklich. Aber wenn sie nicht das kriegen, was sie genau wollten, dann sind sie böse und dann sind sie beleidigt und dann machen sie nicht mehr mit. Und solch einer verliert also das Diesseits und das Jenseits. Er ruft aus, anstatt Allahs das an, was ihm weder schadet noch nützt. Das ist wirklich der tiefe Irrtum. Er ruft denjenigen an, von dem eher Schaden zu erwarten ist als Nutzen. Ein wahrlich schlimmer Schutzherr und ein wahrlich schlimmer Gefährte. Gewiss, Allah lässt diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, in Gärten eingehen, durcheilt von Bächen. Gewiss, Allah tut, was er will. Wer meint, dass Allah ihm im Diesseits und Jenseits nicht helfen werde, der strecke doch ein Seil zum Himmel. Dann schneide er es ab, so schaue er, ob nun seine List das wegnimmt, was ihn ergrimmen lässt. In der Auslegung zu diesem Vers heißt es, dass wer da denkt, dass Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Dunya und in Akhira, im Diesseits und im Jenseits nicht helfen wird, nicht zum Sieg bringen und helfen wird, der soll doch ein Seil nehmen und an die Decke seines Hauses binden, heften, tun und sich daran dann aufhängen. Soll er doch daran ersticken. Und dann soll er schauen, ob das seinen Grimm hinweggenommen hat. Im Deutschen würden wir vielleicht sagen, möge er doch an seinem Zorn ersticken. Ja, soll er doch an seinem Neid ersticken. Ja, damit wir vielleicht ein bisschen verstehen, was hier gemeint ist. Ja, in diesem Leben ist es oft so, dass wir etwas brauchen und wir nicht die Geduld aufbringen, ein wenig zu warten, bis sich etwas ergibt, was uns Hilfe geben könnte. Ja, wir wollen sofort die Lösung. Ja, kleines Beispiel, wir sind müde und am liebsten würden wir wollen, dass jetzt sofort die Sonne untergeht und sofort Nacht ist und wir sind schlecht gelaunt und nörgelig, warum das denn nicht so ist. Aber Allah hat alles nach einem gewissen Plan geschaffen. Es gibt eine bestimmte Art und Weise, wie alles verläuft. Und manche Dinge passieren nun mal nicht sofort. Und wer damit nicht zurechtkommt, dann soll er sich doch selber schaden. Und dann soll er schauen, ob das sein Problem gemindert hat. Eine andere Auslegung ist auch, dann soll er doch in den Himmel steigen, um Allahs Hilfe zu verhindern, weil die Hilfe kommt ja von Allah, also somit auch vom Himmel. Das heißt, die Hilfe für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, also, ihr könnt eigentlich nichts tun, erstickt an eurem Zorn oder versucht diese Hilfe zu verhindern, aber Allah wird seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dieser Sache helfen und ihr zum Sieg verhelfen, und daran gibt es keinen Zweifel. So haben wir ihn als klare Zeichen hinabgesandt, den Koran. Und es ist so, dass Allah rechtleitet, wen er will. Gewiss, diejenigen, die glauben, und diejenigen, die dem Judentum angehören, und die Sabier und die Christen und die Majus und diejenigen, die Götzendiener sind, gewiss, Allah wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen entscheiden. Allah ist ja über alles Zeuge. Siehst du nicht, dass sich vor Allah jeder niederwirft, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, und auch die Sonne, der Mond und die Sterne, die Berge, die Bäume und die Tiere und viele von den Menschen. Und gegen viele ist die Strafe unvermeidlich geworden. Und wen Allah der Schmach aussetzt, der hat niemanden, der ihm Ehre erweist. Gewiss, Allah tut, was er will. Das sind zwei Widersacher, die miteinander über ihren Herrn streiten. Für diejenigen nun, die ungläubig sind, werden Gewänder aus Feuer zugeschnitten. Über ihre Köpfe wird heißes Wasser gegossen. Ja, sind schon zugeschnitten, also ist alles schon bereit für ihre Strafe. Allah möge uns bewahren. Dadurch wird zum Schmelzen gebracht, was sie in ihrem Bauch haben, und ebenso die Haut. Und für sie gibt es Keulen aus Eisen. Jedes Mal, wenn sie vor Kummer aus ihm herauskommen wollen, werden sie dahin zurückgebracht. Und es wird zu ihnen gesagt, kostet die Strafe des Brennens. Gewiss, Allah lässt diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, in Gärten eingehen, durcheilt von Bächen, worin sie mit Armreifen aus Gold und mit Perlen geschmückt sein werden, und worin ihre Kleidung aus Seide sein wird. Rechtgeleitet sind sie zu dem Wort, das gut ist, und rechtgeleitet sind sie zum Weg des Lobenswürdigen. Gewiss, diejenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten und auch von der geschützten Gebetsstätte, die wir für die Menschen bestimmt haben, gleich ob sie dort ansässig oder nur vorübergehend anwesend sind, werden ihre Strafe bekommen. Wer aber beabsichtigt, dort etwas Abwegiges zu Unrecht zu begehen, den werden wir vor einer schmerzhaften Strafe kosten lassen. Und als wir Ibrahim die Stelle des Hauses zuwiesen, geselle mir nichts bei und reinige mein Haus für die, den Umlauf vollziehenden, den Aufrechtstehenden, den sich Verbeugenden und die sich Niederwerfenden. Und rufe unter den Menschen die Pilgerfahrt aus, so werden sie zu dir kommen, zu Fuß und auf vielen hageren Reittieren, die aus jedem tiefen Passweg daherkommen. Damit sie allerlei Nutzen für sich erfahren und den Namen Allahs an wohlbekannten Tagen über den aussprechen, womit er sie an den vier Füßlern unter dem Vieh versorgt hat. Esst selbst davon und gebt den Elenden, den Armen, zu essen. Damit sie allerlei Nutzen für sich erfahren. Hier geht es um die Hajj, nach der die Sura auch benannt wurde, die große Pilgerfahrt, die mindestens einmal im Leben für den, der in der Lage ist, sie zu verrichten, verpflichtend ist. Und wir sehen hier, sie ist also schon seit Zeiten von Ibrahim a.s. ein Ritual, mit dem die Gläubigen Allah anbeten und ihn ehren, bestimmte Rituale vollziehen und damit ihre Gottesergebung zeigen, ihr Ausdruck verleihen, Gehorsam zeigen. Und die menschliche Eigenschaft ist es, dass die Menschen immer zu dem neigen, worin sie Nutzen für sich sehen. Sie eilen dazu, sie neigen dazu, sie sind gerne bereit, dafür etwas zu tun. Aber bevor man Nutzen erhält, und das ist auch ein Gesetz dieser Welt, bevor man den Nutzen erwirbt und wirklich erhält, muss man dafür auch etwas tun. Wo sind denn die Nutzen in Hajj? Es gibt da natürlich die Nutzen, die der Iman, die den Iman bereichern, spirituelle Nutzen. Man lernt unglaublich viel, ist eine sehr große Erfahrung, für manche wirklich eine lebensändernde Erfahrung. Dann darüber hinaus natürlich auch, dass wir in Surat al-Baqarah auch schon gelesen haben, die Gunst Allahs in der Form von Handel und Profit, den man dort auch das ist völlig in Ordnung, das widerspricht nicht der Frömmigkeit, dass man diesem Profit auch nachgehen darf. Ja, aber darüber hinaus natürlich erstmal diese Wissenserweiterung, das Lernen, die praktischen Erfahrungen, die man dort macht, diese spirituellen Erfahrungen, die man dort macht. Aber für all das muss man bereit sein, seine Zeit und seinen Besitz zu opfern. Seine Zeit und seinen Besitz zu opfern. Ja, bei Sunan al-Tirmidhi wird auch ein Hadith überliefert, dass lass der Hajj die Umrah folgen, denn wahrlich sie entfernen die Armut. Ja, also eigentlich genau andersrum. Wir würden denken, wir geben ja so viel Geld aus, das macht mir Armut, aber Allah subhanahu wa ta'ala, wer natürlich dazu in der Lage ist, und die alle Hadith haben auch eine bestimmte Erklärung. Ja, aber hier soll uns genügen, dass manchmal Nutzen in etwas liegt, was wir vielleicht äußerlich nicht direkt erkennen, aber man muss natürlich in der Lage sein. Was macht man alles? Was für Nutzen gibt es noch? Man macht dort viel Bittgebete. Und das ist etwas für den Menschen, das erleichtert ihn ungemein. Wenn er wirklich weiß, ich habe jetzt alles gesagt, ich habe alles dargelegt, was ich so brauche, und ich kann darauf vertrauen, Allah wird mir helfen, Allah wird mir Erleichterung geben. Und er kommt erleichtert und beruhigt zurück. Ja, für viele Menschen ist das wirklich sehr wahr. Und das ist auch wiederum gut für die Gesundheit. Ja, für Urlaub geben wir auch gut und gerne viel Geld aus. Aber zu Allahs Haus zu reisen und viele andere Nutzen noch zu erleben, dazu kommt noch eine ganz besondere Lebenserfahrung. Man lernt eine ganz andere Perspektive kennen. Man lernt über sich selber ganz viele andere Dinge, die man so im Alltag nicht erkannt hat. Man ist dort einer von unglaublich vielen. Man steht dort mit einfacher Kleidung. Man ist nicht mehr ein großer Fisch im eigenen Freundeskreis. Man lernt sich selber von einem ganz anderen Standpunkt aus zu beobachten. Und deswegen sagt Allah also nochmal, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, damit sie allerlei Nutzen für sich erfahren, bezeugen und den Namen Allahs an wohlbekannten Tagen über den aussprechen, womit er sie an den Vierfüßlern unter dem Vieh versorgt hat. Ja, man opfert also auch, man gibt ab. Ja, man tut viele Ibadat, kommen dort auf ein paar bestimmte begrenzte Tage zusammen, und darin ist ein großer Nutzen für den Menschen. Ja, man lernt teilen. Man muss den Schlafplatz mit anderen teilen, man muss Sanitäranlagen mit anderen teilen, man muss den Besitz mit anderen teilen, man lernt abgeben, man lernt aushalten, für die, die natürlich ihr Bestes darin versuchen. Hierauf sollen sie ihre Ungepflegtheit beenden. Also mit Ungepflegtheit ist das Schneiden der Haare und der Nägel, welche im Ihram ja nicht erlaubt sind, also in ihrer Ihram beenden, ihre Gelübde erfüllen und den Umlauf um das altehrwürdige Haus vollziehen. Das alte Haus, das älteste Haus auf dieser Welt. Awwala baytin wudi'a lin-nas, die Kaaba ist das älteste Haus auf diesem Planeten, das als erstes von den Engeln, so wird es überliefert, gebaut wurde, dann später von Adam, dann gab es die Überflutung von Nuh a.s., später wieder von Ibrahim und Ismail, wieder aufgebaut. Ja, und in dieser Umdrehung, in diesem Tawaf um das heilige Haus, um die Kaaba herum, steht man im Einklang mit der gesamten Schöpfung. Ja, in der gesamten Schöpfung, alles was erschaffen ist, hat einen Atomkern, einen Nukleus, um den sich alles dreht. Und wenn wir uns um unseren Kern, um unseren Zentrum drehen, welcher Allah ist, und ich verstehe das richtig, hier ist keine, nicht Allah in fassbarer Form, Allah ist erhaben über seinen Thron, aber Allah können wir nicht sehen, Allah können wir nicht fassen, deswegen sehen wir sein Haus, das er geehrt hat, seins im Sinne von, dass Allah diesem Haus Ehre gegeben hat, das ist die erste Moschee auf Erden, und darum drehen wir uns alle, das ist unser Zentrum. Und dann stehen wir in Einklang mit der gesamten Schöpfung.